Abschnitt 2 aus Die drei Musketiere, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die drei Musketiere, Band 1 von Alexandre Dumas. Übersetzt von August Zoller. Kapitel 2: Das Vorzimmer des Herrn von Treville. Herr von Troisville, wie seine Familie noch in der Gascogne hieß, oder Herr von Treville, wie er sich selbst am Ende in Paris nannte, hatte wirklich, gerade wie D'Artagnan, angefangen, nämlich ohne einen Zu Geldwert, aber mit jenem Grundstocke von Kühnheit, Geist und Ausdauer, wodurch der ärmste gascognische Krautjunker mehr an Hoffnungen als väterliches Erbteil erhält, als der reichste Edelmann des Péricourt oder Berry in Wirklichkeit empfängt. Sein kecker Mut, sein noch viel keckeres Glück in einer Zeit, wo die Schläge wie Hagel fielen, hatten ihn auf die Höhe der schwer erklimmbaren Leiter gehoben, die man die Gunst des Hofes nennt, und deren Stufen er 4 und 4 auf einmal erstiegen hatte. Er war der Freund des Königs, der, wie jedermann weiß, das Andenken seines Vaters Heinrich des Vierten sehr in Ehren hielt. Der Vater von Herrn von Treville hatte ihm so treu in seinen Kriegen gegen die Ligue gedient, dass er ihm in Ermangelung des baren Geldes eine Sache, die dem Werner sein ganzes Leben abging, denn er bezahlte seine Schulden stets mit dem einzigen Dinge, das er nicht zu entlehnen brauchte, mit Witz. Dass er ihm in Ermangelung des baren Geldes, sagen wir, nach der Übergabe von Paris, die Vollmacht verlieh, als Wappen einen goldenen Löwen im roten Felde mit dem Wahlspruche »Fidelis et Fortis« zu führen. Das war viel für die Ehre, aber mittelmäßig für das Vermögen. Als der berühmte Gefährte des großen Heinrich starb, hinterließ er auch seinem Herrn Sohne als einziges Erbe nur seinen Degen und seinen Wahlspruch. Dieser doppelten Gabe und dem fleckenlosen Namen, von dem sie begleitet war, hatte Herr von Treville seine Zulassung in das Haus des jungen Prinzen zu verdanken, wo er sich so gut seines Schwertes bediente und seiner Devise so treu war, dass Ludwig der 13., einer der besten Degen seines Königreichs, zu sagen pflegte, wenn er einen Freund hätte, der sich schlagen wollte, so würde er ihm den Rat geben, zum Sekundanten zuerst ihn und dann Herrn von Treville oder sogar vielleicht diesen vor ihm zu nehmen. Ludwig der 13. hegte eine wahre Anhänglichkeit für Treville, eine königliche Anhänglichkeit, eine selbstsüchtige Anhänglichkeit allerdings, darum aber nicht minder eine Anhänglichkeit. In dieser unglücklichen Zeit strebte man mit aller Macht danach, sich mit Männern von dem Schlage Trevilles zu umgeben. Viele konnten sich den Beinamen Fortis geben, der die zweite Hälfte seiner Devise bildete, aber wenige Edelleute hatten Anspruch darauf, sich Fidelis zu nennen, wie der erste Teil hieß. Treville gehörte zu den Letzteren. Er war eine von den seltenen Organisationen mit dem gehorchenden Verstande des Hundes, mit dem blinden Mute, mit dem raschen Auge, mit der schnellen Hand. Ein Mann, dem das Auge nur gegeben worden war, um zu sehen, ob der König mit jemand unzufrieden wäre, und diesen jemand, einen Besme, einem Mürevers, einem Poltrot von Meer, einen Betri, niederzuschlagen. Treville hatte bis jetzt nur die Gelegenheit gefehlt. Aber er lauerte darauf. Er hatte sich gelobt, sie beim Schopfe zu fassen, sobald sie in den Bereich seiner Hand käme. Ludwig der 13. machte aus Treville den Kapitän seiner Musketiere, welche für Ludwig den 13. hinsichtlich der Ergebenheit oder vielmehr hinsichtlich des Fanatismus gewesen sind, was die schottische Leibwache für Ludwig den 11. und die Ordinären für Heinrich den 3. waren. Der Kardinal war seinerseits und in dieser Beziehung nicht hinter dem König zurück. Als dieser zweite oder vielmehr erste König von Frankreich die furchtbare Elite wahrnahm, mit der sich Ludwig der 13. umgab, wollte er ebenfalls seine Leibwache haben. Er hatte also seine Musketiere wie Ludwig der 13. und sah man diese mächtigen Nebenbuhler in allen Provinzen von Frankreich und sogar in auswärtigen Staaten die berühmten Männer für ihre großen Schwertstreiche ausheben. Ludwig der 13. und Richelieu stritten sich auch oft, wenn sie abends eine Partie Schach spielten, über das Verdienst ihrer Anhänger. Jeder lobte die Haltung und den Mut der Seinigen, und während sie sich ganz laut gegen Zweikämpfe und Streitigkeiten aussprachen, stachelten sie dieselben ganz in der Stille gegeneinander auf und waren von wahrem Kummer oder von unmäßiger Freude über das Unterliegen oder den Sieg ihrer Leute erfüllt. So geben dies wenigstens die Memoiren eines Mannes an, der bei einigen von diesen Niederlagen und bei vielen von diesen Siegen beteiligt war. Treville hatte seinen Herrn bei der schwachen Seite gefasst, und dieser Geschicklichkeit verdankte er die lange und beständige Gunst seines Königs, der nicht den Ruf großer Treue in seinen Freundschaften hinterlassen hat. Er ließ seine Musketiere vor dem Kardinal Armand Duplessis mit einem verschmitzten Lächeln paradieren, wobei sich die Haare des Schnurrbarts sein Eminenz vor Zorn sträubten. Treville verstand sich vortrefflich auf den Krieg dieser Zeit, wo man, wenn man nicht auf Kosten des Feindes leben konnte, auf Kosten seiner Landsleute lebte. Seine Soldaten bildeten eine gegen jedermann, nur gegen ihn nicht, unbotmäßige Legion lebendiger Teufel. Den Hals und die Brust entblößt, weinschwer geschunden, verbreiteten sich die Musketiere des Königs oder vielmehr der von Herrn de Treville in den Schenken, auf den Spaziergängen, bei den öffentlichen Spielen, schrien, strichen den Schnurrbart in die Höhe, ließen den Degen klirren, stießen mit wahrer Lust die Leibwachen des Herrn Kardinal und zogen unter tausenderlei Scherzen am hellen Tage und auf offener Straße vom Leder. Sie wurden zuweilen getötet, aber sie wussten gewiss, dass man sie in diesem Falle beweinte und rächte. Zuweilen töteten sie, aber sie wussten ebenso gewiss, dass sie nicht im Gefängnis zu verschimmeln hatten, denn Herr von Treville war da, um sie zurückzufordern. Das Loblied des Herrn von Treville wurde auch in allen Tonarten von diesen Leuten gesungen, die, obgleich sie den Satan nicht fürchteten, vor ihm zitterten, wie Schüler vor ihrem Lehrer, seinem geringsten Worte gehorchten und stets bereit waren, sich töten zu lassen, um einen Vorwurf abzuwaschen. Herr von Treville hatte sich anfangs dieses mächtigen Hebels für den König und die Freunde des Königs, dann für sich selbst und für seine Freunde bedient. Übrigens findet man in keinem von den Memoiren dieser Zeit, welche so viele Memoiren hinterlassen hat, dass dieser würdige Edelmann selbst nicht einmal von seinen Feinden, und er hatte daran so viele unter den Leuten von der Feder als unter denen vom Degen, nirgends, sagen wir, findet man, dass dieser würdige Edelmann angeklagt worden wäre, er habe sich für die Mitwirkung seiner Solden bezahlen lassen. Bei einem seltenen Intrigengeiste, der ihn auf dieselbe Stufe mit dem stärksten Intriganten stellte, war er ein ehrlicher Mann geblieben. Mehr noch, trotz der großen Stoßdegen, welche Lendenlahm machen, und der angestrengten Übungen, welche ermüden, war er einer der galantesten Straßenläufer, einer der feinsten Jungfernknechte, einer der geliebtesten Schönredner seiner Zeit geworden. Man sprach von dem Glücke bei Frauen von Herrn von Treville, wie man 20 Jahre früher von dem von Bassompierre gesprochen hatte. Und das wollte viel sagen. Der Kapitän war also bewundert, gefürchtet und geliebt, und dies bildet wohl den Kulminationspunkt menschlicher Glücksumstände. Ludwig der 14. verschlang alle kleinen Gestirne seines Hofes in seiner weiten Ausstrahlung, aber sein Vater, eine Sonne pluribus impar, ließ seinen persönlichen Glanz jedem von seinen Günstlingen, seinen eigentümlichen Wert jedem von seinen Höflingen. Außer dem Lever des Königs und dem des Kardinals zählte man damals in Paris mehr als 200 einigermaßen besuchte Levers. Unter den 200 kleinen Levers war das von Treville eines von denjenigen, nach welchem man sich am meisten drängte. Der Hof seines in der Rue de Vieux Colombiens gelegenen Hotels glich einem Lager, und das von morgens 6 Uhr im Sommer und von 8 Uhr im Winter. 50 oder 60 Musketiere, welche sich hier abzulösen schienen, um stets eine imposante Zahl darzustellen, gingen beständig in völliger Kriegsrüstung und zu jeglichem bereit umher. Auf einer von den großen Treppen, auf deren Räume unsere moderne Zivilisation ein ganzes Gebäude errichten würde, stiegen die Bittsteller von Paris auf und ab, welche irgendeiner Gunst nachliefen, ferner die Edelleute aus der Provinz, welche begierig danach trachteten, eingemustert zu werden, und die in allen Farben verbrämten Lakaien, die an Herrn von Treville die Botschaften ihrer Gebieter überbrachten. In den Vorzimmern ruhten auf langen, kreisförmigen Bänken die Auserwählten, das heißt diejenigen, welche berufen waren. Das Gesummel dauerte von Morgen bis zum Abend, während Herr von Treville in seinem an dieses Vorzimmer stoßenden Kabinett Besuche empfing, Klagen anhörte, seine Befehle erteilte und, wie der König auf seinem Balkon im Louvre, sich nur an das Fenster zu stellen hatte, um Menschen und Waffen Revue passieren zu lassen. Den Tag, an welchem D'Artagnan sich hier einfand, war die Versammlung äußerst imposant, besonders für einen Provinzbewohner, der eben erst aus seiner Heimat anlangte. Dieser Provinzbewohner war allerdings Gascogner, und damals besonders standen die Landsleute von D'Artagnan nicht im Rufe, als ließen sie sich so leicht einschüchtern. In der Tat, sobald man einmal durch die starke, mit langen Nägeln, mit 4 erdigen Köpfen beschlagene Türe gelangt war, fiel man unmittelbar mitten in eine Truppe von Männern vom Degen, die sich im Hofe durchkreuzten, einander anriefen, miteinander stritten und spielten. Um sich durch diese brausenden Wogen einer Bahn zu brechen, hätte man Offizier, vornehmer Herr oder hübsche Frau sein müssen. Mitten durch dieses Gedränge und diese Unordnung rückte unser junger Mann mit zitterndem Herzen, den langen Raufdegen an die mageren Beine drückend und eine Hand an den Rand seines Filzes haltend, mit dem verlegenen, provinzialen Halblächeln, das eine gute Haltung geben soll, sachte vorwärts. Hatte er eine Gruppe hinter sich, so atmete er freier, aber er begriff wohl, dass man sich umwandte, um ihm nachzuschauen, und zum ersten Male in seinem Leben kam sich D'Artagnan, der bis auf diesen Tag eine ziemlich gute Meinung von sich selbst gehabt hatte, lächerlich vor. Als er zur Treppe gelangte, war die Sache noch schlimmer. Er fand hier auf den ersten Stufen 4 Musketiere, die sich mit folgender Übung belustigten, während 10 bis 12 von ihren Kameraden auf dem Ruheplatz der Treppe warteten, bis es an sie käme, an der Partie teilzunehmen. Einer von ihnen, der mit entblößtem Degen auf der obersten Stufe stand, verhinderte D'Artagnan, heraufzusteigen, oder bemühte sich wenigstens, sie daran zu verhindern. Diese 3 anderen fochten mit sehr behenden Degen gegen ihn. D'Artagnan hielt anfangs ihre Eisen für Fechtrapiere und glaubte, sie wären mit Knöpfen versehen, aber bald erkannte er an den gewiffen Schrammen, dass jede Waffe im Gegenteil gehörig zugespießt und scharf geschliffen war. Und bei jeder von diesen Schrammen lachten nicht nur die Zuschauer, sondern auch die handelnden Personen wie die Narren. Derjenige, welcher in diesem Augenblick die oberste Stufe behauptete, hielt seine Gegner vortrefflich in Achtung. Man bildete einen Kreis um sie. Es war Bedingung hierbei, dass bei jedem Stoße der Berührte die Partie verlassen musste und dadurch seine Audienzreihe zugunsten des Berührenden verlieren sollte. In 5 Minuten waren 3 gestreift, der eine an der Handwurzel, der andere am Kinn, der dritte am Ohr, während der Verteidiger, der ihnen diese Schrammen beibrachte, nicht berührt war. Eine Geschicklichkeit, die ihm eine dreimalige Audienzreihe zu seinen Gunsten eintrug. So schwer unser junger Reisender auch in Erstaunen zu setzen nicht war, sondern sein wollte, so setzte ihn dieser Zeitvertreib doch sehr in Erstaunen. Er hatte in seiner Provinz auf diesem Boden, wo sich die Köpfe doch so schnell erhitzen, etwas mehr als Präliminarien zu Zweikämpfen gesehen. Und die Gasconade der 4 Spieler, erschien ihm als die stärkste von allen denjenigen, von denen er bis jetzt selbst in der Kaskogne gehört hatte. Er glaubte, sich in das berühmte Land der Riesen versetzt, wohin Gulliver ging und wo er so gewaltig Bange hatte. Und er war noch nicht einmal am Ziele, es blieben noch der Ruheplatz und das Vorzimmer. Auf dem Ruheplatz der Treppe schlug man sich nicht, man erzählte sich Geschichten von Frauen und im Vorzimmer Geschichten vom Hofe. Auf dem Ruheplatz errötete D'Artagnan, im Vorzimmer schauderte er. Seine rege, umherirrende Einbildungskraft, die ihn in der Gascogne für Kammermädchen und zuweilen sogar für junge Edeldamen furchtbar machte, hatte nie, selbst nicht einmal in den Augenblicken des Deliriens, die Hälfte von diesen verliebten Abenteuern und den vierten Teil von diesen durch die bekanntesten Namen und nichts weniger als verschleierten Einzelheiten erhöhten Heldentaten geträumt. Aber wenn seine Liebe für gute Sitten auf dem Ruheplatz verletzt wurde, so bereitete man seine Achtung vor dem Kardinal in dem Vorzimmer ein wahres Ärgernis. Hier hörte D'Artagnan zu seinem größten Erstaunen ganz laut die Politik, welche Europa zittern machte, und das Privatleben des Kardinals kritisieren, für dessen Herabsetzung so viele hochgestellte und mächtige Herren gestraft worden waren. Dieser große, von Herrn D'Artagnan, dem Vater, verehrte Mann, diente als ein Gegenstand des Spottes für die Musketiere des Herrn von Treville, welche sich über seine krummen Beine und seinen gewölbten Rücken lustig machten. Einige sangen Spottlieder über Madame de Aiguillon, seine Geliebte, und über Frau von Cambalet, seine Nichte, während andere gegen die Pagen und die Leibwachen des Kardinalherzog Verabredungen trafen, lauter Dinge, welche D'Artagnan als monströse Unmöglichkeiten vorkamen. Indessen trat zuweilen plötzlich und ganz unversehens der Name des Königs mitten unter diese kardinalistischen Scherze wie eine Art von Knebel, der für einen Augenblick allen Anwesenden den spöttischen Mund verstopfte. Man schaute sacht um sich her und schien die Indiskretion der Scheidewand des Kabinetts von Herrn de Treville zu fürchten. Aber bald brachte irgendeine Anspielung das Gespräch wieder auf seine Eminenz, und die Ausbrüche des Spottes traten nur stärker hervor, und keine von seinen Handlungen blieb von einer kräftigen Beleuchtung verschont. »Gewiss sind dies Leute, welche insgesamt nach der Bastille gebracht und gehängt werden«, dachte D'Artagnan mit Schrecken, »und ich ohne Zweifel mit ihnen, denn von dem Augenblick an, wo ich sie gehört und verstanden habe, wird man mich für ihren Mitschuldigen halten. Was würde mein Herr Vater sagen, der mir so sehr Achtung vor dem Kardinal eingeschärft hat, wenn er mich in Gesellschaft von solchen Bauern wüsste?« D'Artagnan, wie man sich leicht denken kann, wagte es also nicht, an dem Gespräche teilzunehmen. Er schaute nur mit allen seinen Augen, hörte nur mit allen seinen Ohren, seine fünf Sinne gierig spannend, um nichts zu verlieren. Und trotz seines Vertrauens auf die väterlichen Ermahnungen fühlte er sich, infolge seiner Geschmacksrichtung und von seinen Instinkten hingerissen, mehr geneigt, die unerhörten Dinge, die sich in seiner Gegenwart ereigneten, zu loben als zu tadeln. Da er indessen der Menge der Höflinge von Herrn von Treville völlig fremd war und da man ihn zum ersten Male an diesem Orte bemerkte, so fragte man ihn, was er wünschte. Auf diese Frage nannte D'Artagnan demütig seinen Namen. Er berief sich auf seinen Titel als Landsmann und ersuchte den Kammerdiener, der diese Frage an ihn gerichtet hatte, Herrn von Treville für ihn um eine kurze Audienz zu bitten, welche Bitte man im Tone eines Beschützers zu geeigneter Zeit und geeigneten Ortes vorzutragen versprach. D'Artagnan erholte sich allmählich von seinem ersten Staunen und hatte nun Muße, die Trachten und Gesichter ein wenig zu studieren. Der Mittelpunkt der beliebtesten Gruppe war ein Musketier von großer Gestalt, hochmütigem Antlitz und einer Bizarriere in seiner Kleidung, welche die allgemeine Aufmerksamkeit auf ihn lenkte. Er trug in diesem Augenblick die Uniformskasake nicht, wozu er auch in jener Zeit geringerer Freiheit, aber größerer Unabhängigkeit nicht durchaus verbunden war, sondern er hatte einen etwas abgetragenen Leibrock an, und auf diesem Kleide gewahrte man ein prachtvolles Wehrgehänge mit goldenen Stickereien, das funkelte wie ein Wasserspiegel im vollen Sonnenscheine. Ein langer, karmesinroter Mantel fiel anmutig über die Schultern und ließ vorne nur das glänzende Wehrgehänge sehen, woran ein riesiger Raufdegen befestigt war. Dieser Musketier war soeben von der Wache abgekommen, beklagte sich über Schnupfen und hustete von Zeit zu Zeit mit einer gewissen Affektation. Deshalb hatte er den Mantel genommen, wie er zu seiner Umgebung sagte, und während er von oben herabsprach und verächtlich seinen Schnurrbart kräuselte, bewunderte man mit großer Begeisterung D'Artagnan mehr als jeder andere das gestickte Wehrgehänge. »Was wollt ihr? Es kommt in die Mode«, sagte der Musketier. »Es ist eine Torheit, ich weiß es wohl, aber es ist einmal Mode. Überdies muss man auch noch das Geld seines Erbteils verbrauchen.« »Ah, Porthos«, rief einer von den Umherstehenden, »versuche es nicht, uns glauben zu machen, dieses Wehrgehänge sei dir durch die väterliche Großmut zugefallen. Die verschleierte Dame hat es dir ohne Zweifel gegeben, mit der ich dir an einem Sonntage in der Nähe der Porte Saint-Honor begegnete.« »Nein, auf Ehre und Edelmannswort, ich habe es selbst, und zwar um meine eigenen Pfennige gekauft«, antwortete derjenige, welchen man mit dem Namen Porthos bezeichnete. »Ja, wie ich diese neue Börse mit dem gekauft habe, was mir meine Geliebte in die alte gesteckt hat«, sprach ein anderer Musketier. »Wahrhaftig, ich habe 10 Pistolen dafür bezahlt«, sagte Porthos. Die Bewunderung verdoppelte sich, obgleich der Zweifel noch fortbestand. »Nicht wahr, Aramis?« fragte Porthos und wandte sich dabei gegen einen dritten Musketier um. Dieser bildete einen vollständigen Kontrast mit dem Fragenden, der ihn mit dem Namen Aramis bezeichnet hatte. Es war ein junger Mann von kaum 22 bis 23 Jahren mit naivem, süßlichem Gesichte, schwarzem, sanftem Auge und mit Wangen so rosig wie ein Pfirsich im Herbste. Sein feiner Schnurrbart zog eine völlig gerade Linie auf seine Oberlippe. Seine Hände schienen sich vor dem Herabhängen zu hüten, aus Furcht, ihre Adern könnten anschwellen, und von Zeit zu Zeit kneifte er sich die Ohren, um sie in einem zarten, durchsichtigen Inkanat zu erhalten. Er hatte die Gewohnheit, wenig zu sprechen, viel zu grüßen und geräuschlos zu lachen, wobei er seine schönen Zähne zeigte, auf die er, wie auf seine ganze Person, die größte Sorgfalt zu verwenden schien. Er beantwortete die Aufforderung seines Freundes mit einem bestätigenden Kopfnicken. Diese Bestätigung schien allen Zweifeln in Beziehung auf das Wehrgehänge ein Ende zu machen. Man bewunderte es fortwährend, aber man sagte nichts mehr davon, und das Gespräch ging infolge von einer der raschen Wendungen des Gedankens auf einen anderen Gegenstand über. »Was denkt ihr von dem, was der Stallmeister von Calais erzählt?« fragte ein anderer Musketier, ohne seine Worte unmittelbar an einen von der Gruppe zu richten, sondern im Gegenteil sich an alle Umstehenden wendend. »Und was erzählt er?« sagte Porthos mit anmaßendem Tone. »Er erzählt, er habe in Brüssel Rochefort, den Vertrauten des Kardinals, als Kapuziner verkleidet getroffen.« Der verfluchte Rochefort hatte in dieser Verkleidung Herrn von Legu, gerade wie er ist, als einen wahren Einfallspinsel gespielt. »Als einen wahren Einfallspinsel?« fragte Porthos. »Aber ist die Sache gewiss?« »Ich habe es von Aramis gehört«, antwortete der Musketier. »Wirklich?« »Ei, ihr wisst es wohl, Porthos«, sagte Aramis. »Ich habe es euch selbst gestern erzählt. Sprechen wir nicht mehr davon.« »Sprechen wir nicht mehr davon?« »Das ist eure Meinung«, erwiderte Porthos. »Sprechen wir nicht mehr davon? Pest! Wie ihr doch so rasch schließt! Wie? Der Kardinal lässt einen Edelmann bespähen, er lässt ihm seine Korrespondenzen durch einen Verräter, durch einen Dieb, durch einen Galgenstrick stehlen, lässt mit Hilfe dieser Späher und dieser Korrespondenz Chalet unter dem törichten Vorwand, er habe den König ermorden und Monseigneur mit der Königin verheiraten wollen, den Hals abschneiden? Niemand wusste etwas von diesem Rätsel. Ihr erfuhrt es gestern zum allgemeinen Erstaunen. Und während wir über diese Neuigkeit noch ganz verwundert sind, kommt ihr heute und sagt, sprechen wir nicht mehr davon. Sprechen wir also davon, wenn ihr es wünscht, erwiderte Aramis geduldig. Wäre ich der Stallmeister des armen Chalet, rief Porthos, so würde dieser Rochefort einen schlimmen Augenblick mit mir erleben. Und ihr würdet einen schlimmen Augenblick mit dem Herzog Rot erleben, versetzte Aramis. Ah, der Herzog Rot! Bravo, bravo, der Herzog Rot! Erwiderte Porthos, in die Hände klatschend. Der Herzog Rot, das ist reizend. Ich werde den Witz verbreiten, seid nur ruhig. Wie viel Geist hat er doch, diese Aramis! Es ist ein wahres Unglück, dass ihr euren Beruf nicht verfolgen konntet, mein Lieber. Was für ein köstlicher Abbé wäre doch aus euch geworden. Ach, das ist nur eine augenblickliche Verzögerung, entgegnete Aramis. Ich werde es eines Tages sein. Ihr wisst wohl, Porthos, dass ich zu diesem Beruf die Theologie zu studieren fortfahre. Er tut, was er sagt, rief Porthos. Er tut es, früher oder später. Früher, sprach Aramis. Er wartet nur eines ab, um sich gänzlich hierfür zu entscheiden und die Soutane zu nehmen, welche hinter seiner Uniform hängt, sagte ein anderer Musketier. Und was wartet er denn ab? Fragte ein dritter. Er wartet, bis die Königin der Krone Frankreichs einen Erben geschenkt hat. Scherzen wir hier nicht hierüber, meine Herren, sprach Porthos. Sie ist, Gott sei Dank, noch in dem Alter, um der Krone einen Erben zu schenken. Man sagt, Herr von Buckingham sei in Frankreich, versetzte Aramis mit einem spöttischen Lächeln, das diesem scheinbar so einfachen Worte eine ziemlich skandalöse Bedeutung verlieh. Aramis, mein Freund, unterbrach ihn Porthos, diesmal habt ihr Unrecht. Eure Manie, Witze zu machen, lässt euch beständig alle Grenzen überspringen. Wenn Herr von Treville euch hörte, so dürftet ihr eine solche Sprache teuer zu bezahlen haben. Wollt ihr mir eine Lektion geben, Porthos? Rief Aramis, und durch sein sanftes Auge zuckte ein Blitz. Mein Lieber, seid Musketier oder Abbé, seid das eine oder das andere, aber nicht das eine und das andere, erwiderte Porthos. Hört, Athos hat euch noch vor kurzem gesagt, ihr esst an allen Raufen. Aber erzürnt euch nicht, es wäre vergeblich. Ihr wisst wohl, was zwischen euch, Athos und mir, abgemacht ist. Ihr geht zu Madame d'Aiglon und macht ihr den Hof. Ihr geht zu Frau von Bois Trespe, der Base von Frau von Chypreuse, und man sagt, ihr steht bedeutend in Gnade bei der Dame. Oh mein Gott, ihr braucht euer Glück nicht einzugestehen. Man fragt euch nicht um euer Geheimnis, denn man kennt eure Diskretion. Aber da ihr diese Tugend besitzt, so macht in des Teufels Namen in Beziehung auf ihre Majestät davon Gebrauch. Beschäftige sich mit dem König und dem Kardinal, wer will und wie jeder will. Aber die Königin ist geheiligt. Und wenn man von ihr spricht, so muss es in Gutem geschehen. Porthos, ihr seid anmaßend wie ein Narzisst, erwiderte Aramis. Ihr wisst, dass ich die Moral hasse, außer wenn sie von Athos gepredigt wird. Was euch betrifft, mein Lieber, ihr habt ein viel zu prachtvolles Wehrgehänge, um in diesem Punkte stark zu sein. Ich werde Abbé, wann es mir beliebt. Mittlerweile bin ich Musketier. In dieser Eigenschaft sage ich, was mir gefällt. Und in diesem Augenblick gefällt es mir zu sagen, dass ihr mich ungeduldig macht. Aramis! Porthos! He, meine Herren, rief man um sie her. Herr von Treville erwartet Herrn d'Artagnan, unterbrach der Bediente, die Türe des Kabinetts öffnend. Bei dieser Ankündigung, während der die Türe offen blieb, schwieg jeder, und unter diesem Stillschweigen durchschritt der junge Gascogner das Vorzimmer und trat bei dem Kapitän der Musketiere ein, nicht ohne sich von ganzem Herzen Glück zu wünschen, dass er gerade zur rechter Zeit dem Ende dieses seltsamen Streites entging. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im September 2025.